Lothar ist 1132 bis 1133 zum ersten Mal im Süden gewesen. Ein Schisma hat ihn gerufen. Der Papst Anaklet, übrigens seiner Abstammung nach Jude, steht gegen den Papst Innozenz. Für diesen aber tritt der damals mächtigste Mann des Abendlandes, Bernhard von Clairvaux, ein, der durch die Macht seines Wortes Staatsmänner und Kirchenhäupter seiner Generation lenkt und durch seinen reinen Lebenswandel hinreißt. Der aufwühlende Geist des Jahrhunderts, der heilige Künstler, der mit der Hand des Propheten nach dem Jenseits weist, als der Stätte der einzigen Glückseligkeit des wahren Lebens. Tod und Verwesung verschwinden vor dieser mystischen Lobpreisung der anderen Welt, und so lenkt der große Zauberer von Clairvaux die Seelen der Zeitgenossen. Dabei helfen ihm die Orden, die in der letzten Zeit des Investiturstreites entstanden sind, weniger die zu frommen, daher politisch bedeutungsloseren Kartäuser, deren Regel Bruno von Köln 1086 gegründet, mehr die Prämonstratenser, die meisten seine Zisterzienser, die seit 1098 bestehen, von deren Klöstern Citeaux, Clairvaux und noch mehr von Morimont zahlreiche Neugründungen ausgehen. Wie bezaubernd der schwerer Arbeit und weltentsagenden Leben gewidmete Orden wirkt, erweist der Umstand, dass im Jahre 1133 der junge Babenberger und spätere Bischof von Freising Otto mit 15 Gefährten eine Nacht in Morimont weilt und am nächsten Morgen mit all seinen Begleitern den Entschluss zu fassen, selber Zisterzienser zu werden. Es ist eine Zeit der gewaltigsten Macht der Kirche über die Gemüter. Mit den Zisterziensern und dem heiligen Bernhard wetteifern die 1120 gegründeten Prämonstratenser. Ihr Gründer, der heilige Norbert, der fanatische Himmelsstratege, geradezu ein Feind rotwangigen Lebens, ist beseelt von der Größe der Kirche, von eifernder Sorge für sein Magdeburger Erzbistum. Sein Prämonstratenserorden hat für die Christianisierung und damit für die Verdeutschung der Slawenlande östlich der Elbe außerordentliche Dienste geleistet. Diese Kräfte setzen sich für den aus Rom vertriebenen Innozenz ein. Lothar, anstatt klug die günstige Lage für die Machterhöhung des deutschen Königstums auszunutzen, entscheidet sich, ohne ein Zugeständnis erhalten zu haben, der siegreichen Beredsamkeit des heiligen Bernhard unterliegend, für Innozenz. Bei einer Zusammenkunft in Lüttich zollt er ihm die berüchtigten Marschalldienste, die von deutschen Herrschern bisher nur der unselige Salier Konrad, der Verräter an seinem Vater, geleistet hatte. Und nach dieser Lütticher Anerkennung des Jahres 1131 muss der König vollends ein Werkzeug des heiligen Bernhard, den Papst, mit Waffengewalt nach Italien führen. Hier erlangt Lothar 1133 die Kaiserkrönung, erleidet aber bei seinem Bemühen, die Rechte der Krone gegenüber der Kirche geltend zu machen, einen völligen Misserfolg. Zugleich hat er, der sich offenbar in dem so viel größeren königlichen Wirkungsbereich weit weniger auskennt als in den Angelegenheiten seines Herzogtums Sachsen, sich vom Papst mit den Gütern der Mathilde belehnen lassen, die diesem gar nicht gehören. Der Kaiser verlässt damit die ewige Stadt als Lehnsträger des Papstes. Wie ist es doch mit dem Kaisertum seit den Tagen Karls des Großen, Ottos und auch noch der beiden letzten Salier bergab gegangen? Hochbeglückt hält man in Rom diesen Vorgang auf einem Gemälde in Lateran fest. Der Kaiser knien vor dem Papste und darüber die Inschrift »Mann des Papstes«. Barbarossa, der für solche Dinge ein feines Gefühl hatte, ließ dieses Bild später vernichten. Lothar erlangt auch für seinen Schwiegersohn Heinrich den Stolzen die Belehnung mit dem mathildischen Besitz. Mit Hochgefühl mag der Kaiser nach Hause gezogen sein, im Bewusstsein, die ertragreichen tuszischen Güter seinem Hause gesichert, damit die arroganten Staufer aus dem Felde geschlagen und den herrischen Heinrich V. nach seinem Tode noch seiner besten Waffe beraubt zu haben. Bringt Lothar von seinem Römerzug solche Beute mit, so haben auch seine Erzbischöfe reichen Fischfang getan. Der Bremer konnte seine Rechte gegen das nordische Erzbistum Lund zurückerhalten, der Magdeburger gegen das Erzbistum Gnesen, letzteres ein hocherfreulicher Erfolg, der für die Verdeutschung des Ostlandes sich auswirkt. Noch einmal muss der Kaiser im Jahre 1136 nach Rom, wieder auf Bernhards Geheiß, wieder um den Papst Innozenz zu stützen. Der wunderbare Bernhard, ebenso ein zartfühlender Mystiker wie auch gewandtester Weltmann, hat schon die Fäden geflochten, um die Hilfe der Seestädte Pisa und Genua für Lothar zu sichern. Es soll gegen den stolzen Normannenkönig Roger gehen. In zwei Heeressäulen vorrückend vereinigen sich die Deutschen vor Bari, das genommen wird. Roger muss nach Sizilien flüchten, während der Kaiser Neapel und Salerno erobert. Den Normannen rettet nur eine Meuterei der deutschen Vasallen, die aus Furcht vor der Gluthitze des Südens erklären, außerhalb des Reiches nicht zu Diensten gehalten zu sein. Um nun doch einen dauerhaften Erfolg im Süden zu haben, wird Rogers Gegner Reinhold von Alife mit dem Herzogtum Apulien belehnt. Doch kommt es dabei zwischen Kaiser und Papst beinahe zum Streit. Wer soll die Belehnung erteilen? Schließlich gibt der schwache Lothar nach, und so ergreifen beide, Papst und Kaiser, die Lanze, die sie als Symbol der Lehnsmannschaft an Reinhold verleihen. Nur bei der Besetzung von Monte Cassino warb der Kaiser unerbittlich die Rechte des Reiches. Mit dem guten Einvernehmen zwischen Innozenz und Lothar ist es vorbei. Der Supplinburger kehrt Ende 1137 nach Deutschland zurück, ohne den Gegenpapst erledigt zu haben, so dass sich Innozenz hilfeflehend an den eben bekämpften Roger von Sizilien wenden muss. Schon ist der Kaiser über den Brenner gekommen, als ihm bei Breitenwang in Tirol im Alter von 77 Jahren am 4. Dezember 1137 der Tod ereilt. Vergebens hoffte Lothar, den reichen Besitz, den er angesammelt, seinem Schwiegersohn als Erben auch des deutschen Thrones hinterlassen zu können. Die Kirche ist gegen diesen Heinrich den Stolzen, dessen Selbstbewusstsein der Papst auf dem Römerzug recht unangenehm empfunden hat. Man setzt sich schnell über den ausdrücklichen Wunsch Lothars hinweg, und Kirche und Laienadel, die keinen Staatenkönig mehr wünschen, wählen im Frühjahr 1138 in sehr zweifelhaftem Wahlgang den seinerzeit gebannten Gegenkönig und Herzog von Franken, Konrad. Heinrich dem Stolzen indes wird bald das von Lothar geerbte Herzogtum Sachsen abgesprochen, das Konrad an den Askanier Albrecht den Bären verleiht. Bayern, das der König dem inzwischen geächteten Heinrich gleichfalls entzieht, gibt er seinem Stiefbruder Leopold IV. Von Österreich, dessen Mutter ebenso wie Konrads und Friedrichs von Hohenstaufen die Salierin Agnes gewesen ist. Diese hat nach dem frühen Tode Friedrichs von Büren den Babenberger Leopold III. Geheiratet und ihm 18 Kinder geschenkt, darunter den schon erwähnten Otto, der später Erzbischof von Freisingen wurde und 1133 den Zisterzienserorden beigetreten war.